93. Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Über die Kürze des Lebens. In deinem Briefe, in welchem du den Tod des Philosophen Metronax beklagst, als ob er hätte länger leben können und sollen, vermißte ich die Billigkeit, welche du in jeder Rolle des Lebens, in allem, was du tust, beweisest und nur da nicht zeigst, wo sie allen fehlt. Viele habe ich gefunden, welche billig gegen die Menschen sind, keinen, der es gegen die Götter wäre. Wir schelten täglich das Verhängnis. Warum ist dieser mitten in seiner Laufbahn weggerafft worden? Warum wird es jener nicht? Warum soll er ein ihm und andern beschwerliches Alter hinschleppen? Was hältst du denn, ich bitte dich, für billiger, dass du der Natur oder die Natur dir gehorche? Was liegt aber daran, wie bald du von da weggehest, von wo du einmal doch weggehen musst? Nicht lange, sondern genügend zu leben, sei unsere Sorge. Um lange zu leben, brauchen wir die Gunst des Schicksals, um genügend unseren Willen. Lang ist das Leben, wenn es vollständig ist. Es wird vollständig, wenn die Seele sich ihr Gut wiedergegeben und die Herrschaft über sich an sich gebracht hat. Was nützen jenen seine 80 in Untätigkeit verlebten Jahre? Er hat nicht gelebt, sondern im Leben nur verweilt. Er ist nicht spät, sondern langwierig gestorben. Er hat 80 Jahre gelebt? Es kommt darauf an, von welchem Tage an du seinen Tod zählst. Dieser ist in seiner Lebensblüte gestorben, aber er hat die Pflichten eines guten Bürgers, eines guten Freundes, eines guten Sohnes erfüllt. Er hat nichts versäumt. Mag auch seine Lebensdauer unvollendet geblieben sein, sein Leben war vollendet. Jener aber hat 80 Jahre gelebt? Nein, er ist 80 Jahre da gewesen. Wenn wir nicht von ihm sagen wollen, er habe gelebt, wie man von Bäumen spricht, dass sie leben. Lass uns doch, ich bitte dich, mein Lucilius, darauf denken, dass unser Leben wie ein Kleinod nicht viel Raum einnehme, aber viel wiege. Nach unserem Wirken wollen wir es bemessen, nicht nach der Zeit. Willst du wissen, wie der Mann, der kräftig und stolz sich über das Schicksal erhoben und alle Dienstpflicht des menschlichen Lebens verrichtet hat und zum höchsten Gute desselben gelangt ist, sich von dem unterscheide, über welchen viele Jahre hingegangen? Der eine ist auch nach dem Tode noch, der andere ging vor seinem Tode unter. Lass uns also denjenigen loben und unter die Glücklichen rechnen, welcher die Zeit, die ihm zuteil ward, und war sie noch so kurz, gut angewendet hat. Er hat das wahre Licht erblickt, er war nicht einer von den vielen, er hat gelebt und gewirkt. Bisweilen hat er heitern Himmel gehabt, bisweilen, wie es oft geschieht, schimmerte des mächtigen Gestirnes Glanz durchs Gewölke. Warum fragst du, wie lange er gelebt hat? Er hat gelebt, er ist auf die Nachwelt übergegangen und hat sich ewigem Gedächtnis übergeben. Ich würde es darum nicht verschmähen, wenn mir eine größere Zahl von Jahren zugelegt würde. Doch würde ich auch nicht sagen, es habe mir zu meinem Glücke etwas gefehlt, wenn meine Lebensdauer abgeschnitten würde. Ich habe mich nicht bloß für jenen Tag eingerichtet, welchen eine begehrliche Hoffnung mir als den letzten verspricht, sondern jeden Tag betrachte ich als den letzten. Warum fragst du nicht, wann ich geboren sei? Ob ich noch zu den Jüngern gezählt werde? Ich habe das Meinige, wie auch bei einer kleineren Statur der Mensch vollständig sein kann, so kann auch ein Leben von kürzerer Dauer ein vollständiges sein. Das Alter gehört zu den Außendingen. Wie lang ich da sei, hängt nicht von mir ab. Dass ich aber, solang ich da bin, sittlich gut sei, ist in meiner Gewalt. Das verlange von mir, dass ich nicht ein unrühmliches Dasein im Dunkeln durchwandere, dass ich mein Leben führe, nicht hindurchgetragen werde. Was der weiteste Lebensraum sei, fragst du? Zu leben bis zur Weisheit. Wer es bis zu ihr gebracht, hat nicht das entfernteste, aber das höchste Ziel erreicht. Der mag sich dreist rühmen und den Göttern danken und neben diesen es sich selbst und der Natur anrechnen, dass er lebte. Und mit Recht, denn er gab ihr das Leben besser zurück, als er es empfangen hatte. Er hat das Muster eines guten Mannes aufgestellt, hat gezeigt, wer und wie groß ein solcher ist. Was er weiter hinzugefügt hätte, würde nicht anders als das Vorhergehende gewesen sein. Zwar freuen wir uns, solange wir leben, der Erkenntnis der Dinge, wir erfahren, von was die alles beherrschende Natur ausgeht, wie sie die Welt ordnet, nach welchen Gesetzen sie den Wechsel des Jahres herbeiführt, wie sie alles, was irgend ist, zu einem geschlossenen Ganzen gebildet und sich selbst zu ihrer Grenze gemacht hat. Wir wissen, dass die Himmelskörper aus eigener Kraft ihre Bahnen durchwandern und dass außer der Erde nichts stille steht, sondern alles mit ununterbrochener Geschwindigkeit dahineilt. Wir wissen, wie der Mond der Sonne vorangeht, warum jener langsamere Körper diesen schnelleren hinter sich lässt, wie er sein Licht empfängt und verliert, welche Ursache die Nacht herbei und den Tag zurückführt. Allein wir haben dorthin zu gehen, wo wir dieses alles noch näher einsehen sollen. Auch diese Hoffnung sagt der Weise, dass der Weg zu meinen Göttern mir offen stehe, lässt mich darum nicht mutiger aus dem Leben gehen. Ich habe zwar den Zutritt zu ihnen verdient und war bis jetzt schon unter ihnen. Ich habe meinen Geist hinauf zu ihnen, sie haben den ihrigen zu mir geschickt. Aber denken wir uns, ich werde gänzlich weggeräumt und es bleibe nach dem Tode von den Menschen gar nichts übrig. Dennoch bin ich desselben hohen Mutes, auch wenn ich von hier gehe, um nirgends hinzukommen. Er habe nicht so viele Jahre gelebt, als er konnte. Ein Buch kann nur wenige Blätter haben und doch ein löbliches und nützliches sein. Du weißt, wie schwer des Tanusius Annalen ins Gewicht fallen und welchen Namen sie führen. Mancher Leute Leben ist in so ferne lang, als es diesen Annalen ähnlich ist. Hältst du den Fechter für glücklicher, welcher am Abende des Spieltages, als den, welcher am Mittag getötet wird? Meinst du, es werde irgend jemand so töricht am Leben hängen, dass er lieber im Spoliarium als auf der Arena erwürgt werden wollte? Größer ist der Abstand nicht, in welchem wir einer dem andern vorangehen. der tod übergeht keinen wer getötet hat folgt dem getöteten es ist eine kleinigkeit um welche man so ängstlich sorgt was trägt es aus wie lange man vermeide was man doch nicht vermeiden kann